Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. Willkommen zurück. Liebe Grüße an Sönke, heute geht's um Camping-Content. Ja, ein bisschen schuld seid ihr mit euren Podcast auch. Nicht nur ihr, auch andere Podcasts, die wir gehört haben. Haben Jan wirklich animiert, mal im Harz die Wandernadel machen zu wollen. Ich war anfangs absolut nicht begeistert, so als Nicht-Wander-Fan. Krieg ja auch am ehesten Blasen am Fuß als alle anderen, auch wenn ich super Wanderstiefel trage oder normale. Egal. Naja, ich habe ihm den Wunsch dann mal gewährt, dass wir in diesem Urlaub mit einem Wohnmobil los sind in Harz. Allerdings haben wir auch unterwegs Besuche gemacht, um Honig zu bringen und für andere Events, was meine Postboten übergeben durften. Vielen Dank, ich habe auch schon ein paar Rückmeldungen, dass es gut angekommen ist. Habt ihr super gemacht. Also, unser Urlaub hat am 21. Juli begonnen. Anders als geplant waren wir erstmal nachmittags zum Geburtstag. Eigentlich sollte das eine Überraschung sein, aber der Mann hat sich aus Versehen verplappert. Ist ja egal. War ein schöner Nachmittag, gab lecker Kuchen, Kaffee, andere Getränke, konnten einen Garten bestaunen, der echt riesig war, viel größer als das der Anschein machte von außen. Hunde gekuschelt, beziehungsweise einen Hund. Ja, sind wir dann abends zu Hause los. Waren alle so ein bisschen quakig. Das ist, glaube ich, jedes Mal, wenn der Urlaub beginnt mit dem Wohnmobil, dass man so ein bisschen sich anzickt. Dadurch haben wir leider das fast Wichtigste zu Hause vergessen, die Wanderpässe. Die hatten wir extra bestellt mit super Karte dabei. Aber kein Problem, im Harz gibt es viele Stellen, wo man die Wanderpässe nachkaufen kann und auch Karten zum humanen Preis, wie ich finde. Naja, gestartet sind wir irgendwann nachts, abends, 18, 19 Uhr, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls haben wir dann in Geesthacht übernachtet, sind über Hamburg, diesmal über die Kühlbrandbrücke gefahren. So eine Brücke ist nicht unbedingt meins, da habe ich so ein bisschen eher die Augen zugemacht zu versuchen und Fotos gemacht, um zu kompensieren. Ich habe sehr, sehr viele Urlaubsfotos gemacht. Nicht nur zum Kompensieren, sondern auch halt extra schöne, wie ich hoffe. Naja, da haben wir übernachtet und am nächsten Tag die ersten überrascht mit Honig und eine Menge Briefe, die ihr mitnehmen sollte fürs Megafon-Event, weil wir da nicht hin sind. Hat auch gut geklappt, vielen Dank. Haben da dann Kaffee bekommen morgens und ich habe auch gefragt für Coffee to go, für unsere Thermosbecher, ob wir da Kaffee mitbekommen. Das war auch kein Problem, weil wir machen auch auf dem Hinweg immer mal einen Stopp bei McDonald's und der Kaffee letztes Mal war ganz furchtbar. Und auch der Kaffee, den Jan gekauft hat für unterwegs, der war für mich ganz furchtbar. Mussten später noch einen anderen kaufen, wo schon Milch mit drin war, den ich auch vom anderen Urlaub schon mal kannte. Das war dann einigermaßen okay. Wir sind, glaube ich, von der Kaffeemaschine zu Hause jetzt verwöhnt. Da schmeckt nicht mehr jeder Kaffee. Da waren wir dann halt auch sehr, sehr früh wach. 22. Juli, 4.53 Uhr war ich schon mit den Hunden im Wald. Dann erstmal gewartet, bis Jan wach war. Also ich habe aber vorher schon Kaffee bekommen. Und dann ging es halt weiter in Suderburg. Ein kleiner Rastplatz hatten wir 9.59 Uhr eine Pause eingelegt. Einmal mit den Hunden ein bisschen nochmal laufen gewesen. Aber die mussten nicht so wirklich. Aber Bewegung schadet ja auch nicht. 11.26 Uhr war Ankunft in Braunschweig. Ron hat sein Fahrrad, wir haben sein Fahrrad nämlich mitgenommen, runtergenommen vom Wohnmobil und ist erstmal Braunschweig erkunden gefahren. Das hat mich echt erstaunt. Der ist 14 und wollte echt alleine los. Also ich hätte in dem Alter Angst gehabt, alleine zu fahren. Aber er weiß mittlerweile genau sein Handy gut einzusetzen, dass es GPS hat, dass er weiß, wo er hin ist. Er kann sich Karten angucken und findet das, was er sucht. Fand ich echt prima. Jan war ein bisschen cachen, hat da Dosen gesucht, die rundherum lagen, wo auch empfohlen wurde. Ich habe ein bisschen am Handy gedaddelt, weil der zweite Besuch, den wir an dem Tag machen wollten, musste noch arbeiten bis 12 Uhr ungefähr. Dann habe ich Bescheid bekommen, dass sie da ist, bin schön hin. Und die hat auch einen super süßen Hund. Ich glaube, auch ein Rüde. Ein Ticken größer wie meine, glaube ich, war. Und knutschbedürftig. Das war sehr schön. Ich habe dann, wie Jan auch dazu kam und wir Kuchen gegessen haben bei ihr, Fotos gemacht, wie der Hund dachte, dass er ein Schoßhund wäre und auf Jans Schoß saß und ihn abknutschen wollte. Fand ich ganz toll. Ja, währenddessen waren unsere im Wohnmobil. Die kann ich nicht zu jedem anderen Hund mitnehmen. Gibt verschiedene Gründe. Wanko hat schlechte Erfahrungen gemacht, Wilma ja sowieso auch. Und ich will die nicht mehr stressen in ihrem, also in Wankos Alter. Wilma ist auch eh ängstlich und wenn sie merkt, dass Wanko Randale macht oder andersrum, in dem Urlaub war Wanko eigentlich total ruhig und Wilma hat ihn eher zum Bellen gebracht. Hat auch einmal nicht gebellt, wo wir das lieber gewünscht hätten, weil direkt jemand vor unserer Wohnmobileingangstür stand, Sonnenschutz gesucht hat oder so. Aber halt, ne, wo die direkt reingucken konnte, was wir da machen, das fanden wir eigentlich nicht so doll und er ist ruhig geblieben. Also er ist schon ruhiger geworden. Ja, da haben wir dann auch nochmal Honig abgeliefert und auch zum Weitergeben. Vielen Dank dafür. Hat super geklappt. Pins tauschen konnten wir da auch. Ich habe eine eigene neue Pin. Eine Arigato-Eule. Es heißt ja eigentlich noch länger nicht nur Arigato, aber es passte nicht drauf. Haben wir also die informelle Abkürzung genommen, nur Arigato. Das heißt Danke oder vielen Dank, wenn man es mit der Google-App übersetzt. Eigentlich nur Danke. Aber jedes Mal, wenn ich mit der Google-App mit Bild rüberging, hat das als vielen Dank übersetzt. Naja, Ron war dann auch schon wieder am Wohnmobil und dann konnten wir auch weiter. 16.38 Uhr war dann Ankunft in Braunlage in einem Campingplatz. Und da muss ich nochmal raussuchen, wie der hieß. Campingplätze sind halt teurer als Stellplätze, da muss man immer dann gleich ein bisschen schlucken. Eigentlich wollten wir nur 2 Nächte bleiben, wir haben aber verlängert. Wir sind noch eine Nacht länger geblieben. Es ist da total praktisch, dass man da im Wald laufen kann und von dem Wald aus, von dem Campingplatz Wald aus, auch mehrere Wandernadeln machen konnte. Das war echt toll. Ron hat natürlich gleich sein Fahrrad runtergeholt und sich die Gegend angeschaut, da im Wald herumgefahren. Wir waren später 20.54 Uhr eine Hunderunde machen, Wald und Wiesen, und haben Ron dann dabei getroffen bei einer Bank, wo er Pause gemacht hat. Ja, auch toll. Oh, das Gesicht kenne ich. Dabei haben wir dann auch entdeckt, einen kleinen Plätscherbach. Und den fand ich auch ganz praktisch, weil ich den dann bei einer anderen Hunderunde auch genutzt habe, wie es zu warm war, dass die halt sich ein bisschen abkühlen konnten. Wilma musste ich erst einmal reinschubsen, bei Wasser hat sie immer so ein bisschen Panik. Aber als sie gemerkt hat, dass das nicht ihren Bauch berührt, war das kein Problem, denn patscht sie auch und hat Spaß dabei. Es ist heute ein bisschen Wind, also es könnten ein paar Geräusche dabei sein, die man nicht so weiß. Naja, wir haben WLAN genommen bei dem Campingplatz, aber wir waren wahrscheinlich vom Standort zu weit weg. Ron hat man nämlich immer in der Nähe von den Sanitätshäusern gefunden, wenn man vom Wandern wiederkam, denn da war der Empfang besser. Aber das hat ja nicht gestört, so hatten wir Ruhe. So, am 23. Juli bin ich erst um 7 Uhr losgelaufen mit den Hunden. Ich habe immer andere Wege genommen, mal durch den Wald, ganz vorne bei uns in der Nähe vom Wohnmobil, da mal weiter hinten, da musste ich aber aufpassen, da waren auf dem Weg 3 andere Hunde, aber so früh morgens waren die noch nicht draußen, also konnte man auch keinen wecken, weil da waren auch welche, die hatten festen Platz mit Zaun, aber die haben, wenn die mitbekommen haben, dass man mit einem Hund geht, haben die ihn auch zur Seite genommen. 7.32 Uhr waren die bestellten Brötchen denn am Wohnmobil. Also wir haben immer recht gut gefrühstückt und nachmittags halt so Snacks. Abends meistens nicht, ab und zu hat Jan dann mal gegrillt. So, an dem Tag haben wir uns dann vorgenommen, nur einmal kurz zu bestimmten Geschäften. Ich habe nämlich gegoogelt, wo kann man den Wanderpass kaufen. Wollten wir nur hin und gucken. Ja, das erste Geschäft hatte zu. Die haben ganz komische Öffnungszeiten da und einige haben dann ganz zu an manchen Tagen und halt sehr merkwürdig, weil man denkt ja eigentlich, es ist Sommerferien, es ist Hauptsaison, es müsste alles aufhaben und auch alles recht lang. Aber nein, manche Geschäfte haben auch um 15 Uhr schon zu. Naja, darum ging es jetzt nicht. Wir waren halt wandern in Braunlage drumherum haben die Pässe besorgt, weil den Laden, dachte ich, wahrscheinlich gibt es da nicht, weil das sieht zu klein aus. Black and White, Sport Fashion, aber da gab es die. Da haben wir auch ein nettes Gespräch mit der Verkäuferin gehabt. Die hat auch erzählt, wie das im Sommer teilweise ist. Da ist auch schon mal eine Verkäuferin umgekippt, wenn das oben zu warm war. Ja, halt nette Gespräche geführt. Dann haben wir draußen auf einer Bank gesessen und geguckt, weil da auch die Seilbahn ist. Da sind viele mit Mountainbikes oder mehr mit den Monsterrollern hoch mit der Seilbahn und dann fahren die mit den Rollern runter. Haben wir geguckt, das könnte ja was für Ron sein, das könnte er ja am nächsten Tag machen. Da haben wir Infomaterial mitgenommen. Und dann dachten wir, ach, Seilbahn können wir doch jetzt auch schon mal fahren. Pässe haben wir auch, können wir schon mal gucken. Ganz oben und an der Mittelstufe waren oder sind Stempelstellen. Die Mittelstufe haben wir jetzt nicht gestempelt, auch wenn Jan da war. Mit dem Monsterroller. Wir waren aber halt nur zusammen mit den Stempelpässen ganz oben. Und es ist ganz anders, als ich mir Wandernadel vorgestellt habe. Ich dachte, man muss überall ganz, ganz, ganz viel laufen, um ranzukommen. Dabei gibt es bei manchen wirklich Abkürzungen. Ah, ich höre mich abgehakt an. Das liegt nicht an der Technik, das ist, sondern meine Sprache. Wenn ich aufgeregt bin oder in so einem Redefluss, dann hake ich ab. Naja, wir sind dann uns anstellen gegangen, hat ja ein bisschen gedauert, aber wir hatten noch Glück, danach wurde die Schlange noch länger und länger. Hunde dürfen da auch mitfahren, ich glaube, das war 1 Euro pro Hund. Es steht auch ganz groß, Hunde mögen auch gerne mitfahren. Ja, ich habe 2 gesehen, die sahen nicht sehr begeistert aus, sogar einer, der hatte echt total Angst. Ein Ridgeback, der hat auch das Drehkreuz am Kopf bekommen. Und den haben wir oben wieder gesehen, der war oben immer noch total ängstlich. Also man kann sich da nicht unbedingt Gefallen tun, wenn man Hunde überall mitschleppt. Man muss schon mal gucken, ist das was für ein Hund oder nicht. Man kennt seinen eigenen Hund ja, ist er ängstlich oder nicht. Weil da bei der Seilbahn, die Kabinen sind für, ja, ich glaube eher 4 Personen ausgelegt. Und da dann noch einen Hund mit reinquetschen und man weiß nicht, ob der Angst hat oder nicht und wo die da überall gehen müssen. Ich habe gleich gesagt, unseren tun wir das nicht an, wenn gehen wir halt den Berg nochmal zu Fuß, hoch und runter, aber nicht mit Seilbahn, mit Hund. Aber jeder, wie er mag. Ich will da keinen verurteilen. Ich habe halt nur an 2 Hunden gesehen, dass denen das überhaupt nicht gefallen hat und der eine oben auch immer noch panisch war. Ja, panisch sind aber auch manche Mütter. Also wir waren in der Seilbahn drinne mit einer Familie, mit 2 kleinen Kindern, ne, reingequetscht. Alles schön und gut, aber die Mutter hat jedes Mal, wenn die Seilbahn einmal Pause gemacht hat, weil oben stoppen die, wenn welche Hilfe brauchen beim Aussteigen immer mal, die hat immer ordentlich Panik bekommen. Nicht auf die Kinder übertragen, die haben es nicht so wirklich mitbekommen, aber der Mann hat sie dann zwischendurch auch mal festgehalten, aber die Panik hat sich dann ein wenig auf mich übertragen. Auch immer hin und her gucken und dann viele Fotos gemacht, damit ich mich nicht wirklich damit anstecken lasse, so eine Panik zu kriegen. Das hat mich echt nervös gemacht. Oben auf dem Wurmberg ist die Stempelstelle Wurmberg-Baude 156. Das war unsere allererste. War auch ganz stolz, die recht gut gefunden zu haben. Wir haben auch entdeckt in der Zwischenzeit, dass es auch eine App gibt, in der man das auch digital machen kann. Genauso wie beim Geocaching. Im Logbuch analog. Und digital in der App, das finde ich ganz toll. Das ist wie Letterbox suchen, fand ich ganz toll. Abends haben wir dann noch, wie es abgekühlt, da war eine schöne Hunderunde gemacht. Also Seilbahn waren wir hoch und runter gefahren, da sind wir nicht zu Fuß gewesen am ersten Tag. Zu Kapellenfleck, HWN 157. Ich glaube HWN, das heißt, dass das eine besondere Stempelstelle war. Und auf dem Weg haben wir einen Geocache gemacht, da war ein 2. Sonderstempel drin, der noch nicht mal in der App aktiv ist oder drin ist. Das war auch ganz toll. Und obwohl da Betriebsferien waren beim Waldcafé Forellenteich, war da einer, der hat ein bisschen gearbeitet, weiß nicht genau, was er gemacht hat, aber der hat auch angeboten, Hunde für die Wasser bereitzustellen. Aber hatten wir genug mit. Naja, das war HWN 9932, Waldcafé Forellenteich. Da habe ich leider nicht wirklich viele Fotos von der Stempelstelle gemacht, nur von der Dose. Die ist nämlich direkt in der Stempelstelle drin. Wenn man den Stempelkasten aufmacht, zack, sieht man oben drin die Dose. Ja, Und da war halt auf dem Rückweg, dass wir Ron beim WLAN getroffen haben. Aber hatten wir da nicht noch eine gemacht? Ach ja, zuerst war der Forellenteich und dann war die 157. So herum. Und bei dem anderen, da war eigentlich beim Kapellenfleck auch noch ein Cache in der Nähe, den haben wir aber nicht gefunden. Wurde ein DNF. Na, entweder zu blind oder halt von den Ameisen ablenken lassen und nicht überall gesucht. So. Da hatten wir dann ja auf dem Rückweg Ron getroffen beim WLAN, wie ich schon mal erwähnt habe. Jan hat gegrillt, ich hatte halbe Stockbrot mit abbekommen. War ganz nett. An dem Tag hatten wir 14 Kilometer zusammen geschafft. Natürlich mit den Pausen drin. Weil wir haben es immer auch so getimt, dass Ron Zeit für sich hatte, irgendwas zu machen. Und wenn wir ohne Hunde waren, dann hat er auf die Hunde aufgepasst. Zwischendurch habe ich mal auf die Hunde aufgepasst. Oder, ne? Also die waren nicht allein, weil bei dem Wetter wollten wir die gar nicht alleine lassen. Weil da ist so schnell der Wasserabflair und wenn das zu lange ist, ist nicht gut. Ron hat das auch super gemacht. Der ist, wenn er meinte, die müssen jetzt gehen, er ist mit dem einen Hund, dann mit dem anderen. Finde ich auch gut, wenn er sich nicht sicher ist, mit beiden zu gehen, dass er es einzeln macht. Kann er sie auch besser handeln. Mittlerweile möchte er auch einen eigenen Hund haben. Und mopst sich Wilma auch ganz viel. War ja, wie ich auf Mallorca war, hat er halt auch viel mit den Hunden gemacht. Und ein anderes Wochenende, wo wir waren, da war auch ordentlich mit den beiden beschäftigt. Also deswegen freue ich mich schon auf Oktober, auf den Geburtstag und auf ein Event. Also Event weiß ich nicht, ob ich das hundefrei mache, weil da haben wir auch immer mit Wohnmobil und die Hunde jedes Mal mitgehabt. Ist diesmal aber ohne Punkt. Beim Geburtstag werden wir ohne Hunde und vielleicht auch übernachten. Aber das wird kein Problem sein, da ich ja jetzt weiß, wie gut Ron damit umgehen kann. Ja, ist der Tag auch schon wieder vorbei. 24. Juli, es wird immer später, genauso wie auf Mallorca. 7.30 Uhr kam ich von der Hunderunde zurück. Da waren dann Jan und Ron auf dem Wurmberg mit den Monsterrillern los. Ich hätte auch gedacht, die wären länger weg. Ich habe in der Zeit dann Harry Potter gespielt, mit den Hunden halt. Ja, rumgelaufen, draußen gesessen, ein bisschen gesonnt, ausgeruht, ein bisschen Tagebuch geschrieben. Habe ich auch irgendwo im Handy stehen. Naja, jetzt habe ich es ja nochmal auf Papier geschrieben gehabt, nachdem ich die Fotos angeguckt habe. Mittags eine kleine Hunderunde gemacht. 14.21 Uhr war dann Wandern angesagt, wieder ohne Hunde. Die Naturmythenfahrt, da gab es eine Stempelstelle. Da war dann auch ein Mädchen mit ihrem Stempelpass vorgelaufen. Die Familie kam später hinterher. Aber ich habe schon geguckt, wie viele Stempel sie hatte. Habe ich gefragt, wie viele Stempel hast du denn schon? Sagt sie 24 und dann sagte ich, oh, hätte ich auch keine, ich habe nur 4. Dann wurde ich halbwegs ausgelacht. Auch nett. Hat sich gefreut, dass sie mehr Stempel hatte. Naja, und da war in der Nähe eine Klippe mit einem Cache in der Nähe. Bei der Klippe haben wir schöne Fotos machen können. Also es ist nicht unbedingt an jeder Stempelstelle gleich ein schöner Ausblick, aber immer in der Nähe, finde ich. Ja, und an dem Tag ging es dann noch so weiter, dass mein Ehering unterwegs abgenommen werden musste. Das war sehr, sehr schmerzhaft, weil eigentlich hätte schon früher abgenommen werden müssen. Aber fürs nächste Mal weiß ich, wenn es richtig warm ist, Ring vorm Wandern abnehmen. Die Hände wurden nämlich beide dick geschwollen, halt viele Wassereinlagerungen. Wir haben noch eine kleine Höhle gesehen. Es sollte noch eine andere Höhle auf dem Weg liegen. Die haben wir aber nicht gesehen. Also wenn das, was wir gesehen haben, die hätte sein sollen, wäre es enttäuschend gewesen. Aber es war auch eine echt lange Tour zu den drei Stempeln und ich war total K.O. Leider kann ich die gesamte Länge gar nicht so sagen, weil ich habe zwar Wandern aufgenommen mit der Uhr, aber ich habe einmal Pause gemacht und das Stück, bis ich wieder die Pause entsperrt habe, weil ich vergessen habe, das wieder laufen zu machen, fehlt auf der Karte. Das heißt, man sieht, wir sind da gestartet, sind halt nach links ein ganzes Stück gegangen, dann fehlt ein Stück. Und dann geht es weiter und hoch, zack, und wieder zurück einen anderen Weg. Ist halt ärgerlich, aber Jan hatte die Gesamtsumme. Ich habe auch irgendwo Zahlen aufgeschrieben, was wir gewandert sind, außer Samstag und Sonntag, die fehlen. Aber das davor war auch viel, viel interessanter. Habe ich aber auf dem iPad und ich glaube, das Zahlengedöns muss nicht jeder unbedingt wissen. Da waren ja nur Kilometer, Schritte, Höhenunterschiede und Höhenunterschiede haben wir unterwegs immer ordentlich gesehen, waren ganz schön viele. 18.49 waren wir endlich im Wohnmobil und ich konnte die Füße erstmal hochlegen. Klar gab es dann noch eine Hunderunde, aber erstmal mussten die Füße ausgeruht werden. Weil der Tag hat einen echt geschafft. Das war, ja, der anstrengendste von Natur. Es sind zwar nur 3 Stempel gewesen, auch mehr Sonderstempel als normale, aber die Wege waren halt, ja, jeweils zu einem wäre eine Stunde gewesen. Ich weiß nicht genau, 4 Stunden, ob das hinkommt. 4 oder 5 Stunden waren angesagt und ein Ticken schneller waren wir. Ich glaube, mit den Hunden hätten wir länger gebraucht. Ohne war es dann recht zügig. Ja, was Ron den ganzen Tag so gemacht hat, weiß ich nicht so wirklich. Er hat zwar auch mal was erzählt, dass er dann mit den Hunden auch was gemacht hat. Also der Campingplatz ist sehr zu empfehlen. Ich suche da auch noch einen Link heraus, weil wir hatten auch eine schön ruhige Lage. Allerdings fühlten wir uns ein wenig wie zu Hause, weil links und rechts standen Dänen. Ja, und die haben auch nicht gerade leise gesprochen. Also wenn man im Wohnmobil war, hat man auch mithören können. Was auch interessant war, einen Tag kamen dann andere Deutsche und die waren ja ein bisschen aufdringlich. Und dann auch gleich gefragt, die sind nämlich mit Strikes gefahren, also so breite Motorräder quasi, mit süßen Wohnwagen hinten dran, voll niedlich. 2 verschiedene Größen, wo man halt wirklich eher nur drin schlafen kann. Und im zweiten, da konnten die wohl auch drin sitzen, aber recht niedlich klein. Und die waren halt total neugierig, die anderen Deutschen, die da ankamen. Ich glaube, aus Richtung Bayern vom Akzent her. Die Frau konnte kein Englisch und Dänisch. Hat der Mann dann versucht, auf Englisch zu kommunizieren. Aber der eine Däne konnte ein bisschen Deutsch, also es ging dann mit Händen und Füßen. Und schon gewundert hatte. Ja, da war kein Problem. Ich glaube, mich hätte es so ein bisschen gestört, so bedrängt zu werden. Naja, von dem Campingplatz aus kann man halt ganz viel erwandern, halt auch Braunlage direkt kann man auch halt sehr gut erkunden. Man kommt zu Fuß gut zur Seilbahn, dann ist da auch eine Eislaufstation und viele andere Sachen, die man mit der Familie machen kann. Mit Kind, ohne Kind, da ist halt total viel. Und auf dem Wurmberg oben ist halt auch die Aussicht super. Da ist ein Spielplatz, da sind Ziegen, da sind Sitzmöglichkeiten, da kann man trinken, essen. Total schön. Auch ein See, beim Spielplatz auch so, wo man mit den Füßen im Wasser gehen kann. Also echt toll. Und alles Mögliche in Harz heißt was mit Hexen oder Zauberer. Die kleine Zauberwelt, irgendeine Manufaktur war das, Hexenstübchen, noch ganz viel mehr, was es so gibt. Ja, 25. Juli ging es dann weiter. Etwas vor 7 Uhr war diesmal die Hunderunde, wieder etwas früher. Wir sind dann weitergefahren auf dem Parkplatz in Thale. 11.33 Uhr haben wir dann die längste Brücke besucht. Wer Höhenangst und Angst vor Wackeln und Gedränge und viele Menschen hat, sollte das vielleicht lassen. Es ist halt nur eine Stempelstelle in der Mitte, also musste ich mit. Ich wäre sonst, glaube ich, nicht mit. Da kann man dann auch die Slackline fahren. In der Mitte ist auch so ein Punkt, wo man schaukeln kann. Das heißt, man 40 Meter Fall runter und dann wird man ausgependelt durchs Schaukeln. Und Slackline habe ich halt von der Brücke aus schon gesehen und dann gewusst, nee, das ist beides nichts für mich, mache ich nicht mit. Ron hätte gern die Schaukel gemacht, aber das war mir zu gefährlich. Und wir hatten auch keine Karten gekauft. Wir hätten dann ja noch einmal raus müssen und nochmal rein und das kostet dann zu viel Geld. Ich glaube, Eintritt so war 6 Euro pro Person. Und es kommen nur so viele rauf, dass es nicht überfüllt wird. Weil Ron und ich waren gerade drauf und Jan musste warten, bis einer runtergegangen ist. Ich habe schon gedacht, hä, wo ist denn mein Mann? Aber naja. Ich habe auch ein bisschen aufgenommen gehabt, Videos, Fotos, kompensiert, weil dieses Wackeln ist nicht unbedingt meins. Mir wird ein bisschen schwummrig zwischendurch. Was toll ist, auf der Brücke sind Lautsprecher, man hört Musik, man wird also doch so ein bisschen abgelenkt. Allerdings muss man ständig stehen bleiben, weil halt viele Fotos machen, so wie man selber auch. Also alleine vorne schon, bevor man auf die Brücke raufgeht, machen viele schon Fotos, Pärchenfotos haben wir natürlich auch gemacht. Ron hat uns fotografiert. Und drauf, dann haben wir ja auch. Und dann Stempelstelle. Ich glaube, wir waren die Einzigen, die gestempelt haben. Ich habe auf jeden Fall keinen mehr gesehen. War auch okay, die Stempelstelle. Ich habe jetzt mir nur nicht aufgeschrieben, wie die hieß. Aber auch einen markanten Namen hatte die. Irgendwas mit TV oder VT. Naja, ist auf jeden Fall sehr lohnenswert, die auch mal zu machen. wenn man nicht ganz zu viel Angst hat, dann klappt das auch. Also ich habe es auch überlebt. Wir sind einmal hin und wieder zurück, damit wir halt in der Nähe vom Auto bleiben, wie wir wieder runter sind. Ron hat dann da, war so ein Coffee-Bike, sich ein Getränk geholt. Wie ich gesehen habe, holen da viele Getränke. Sind gerade andere auch in Urlaub. Also dieses Jahr im Harz waren viele Geocacher, die ich kenne. Im Moment sind da auch welche unterwegs, die ich kenne. Die haben nämlich jetzt dieselben Fotos in einer WhatsApp-Story gemacht wie ich. Auch gefragt, ob die nur die Brücke gemacht haben, aber da warte ich noch auf Antwort. Andere habe ich schon gehört, die hat die Slackline auch gemacht, echt tapfer. Ich nicht. 14:07 Uhr waren wir dann in Darlingrode auf dem Stellplatz. Der war halt wieder ganz anders als auf dem Campingplatz. Nicht viel los. Ja, quasi mitten im Ort. Einerseits recht ruhig, andererseits Hähne in der Nähe, die allerdings echt spät gekräht haben. Da war ich mit den Hunden schon längst zurück und da haben wir, glaube ich, auch schon gefrühstückt oder waren gerade beim Frühstücken. Der Platz war auch okay. Von dem aus konnte man auch zu einer Stempelstelle wandern, zum Kloster Trübeck. Ron ist an dem Tag noch zum Freibad oder Waldbad, ich weiß nicht was genau, es gab mehrere in der Nähe, hingefahren mit Rad. Ah, Wohnmobil, Mobilpark Harzblick heißt das, da waren wir. Da gab es halt auch Strom, aber keine Toiletten. Müll konnte man entsorgen. Ja, ganz nett, aber halt ganz anders als wie auf dem Campingplatz. Kann man nicht vergleichen. Auf dem Campingplatz fand ich auch echt toll, die hatten für Kinder auch andere Toiletten. Fünfmal Toiletten, fünfmal Duschen und auch extra Raum für mit Baby. Echt toll. Ja, auf dem Stellplatz hat man sowas nicht, aber das weiß man ja auch vorher. Abends sind wir dann zu dem Kloster Trübeck gewandert, zur Stempelstelle. Und ich war eigentlich ja noch von dem anderen Tag so K.O. Aber das Wandern hat sich echt gelohnt. Der Platz war echt schön. Ein schönes Kloster zu sehen und viele Gärten drumherum, mehrere kleine Gärten. Teilweise echt zurechtgemacht, so als ob man in jeden kleinen Garten heiraten könnte. Den großen Garten haben wir uns gar nicht erst angeguckt. Wir waren ja fix und fertig und müde. Auf dem Weg war auch irgendwas mit romantischer Straße zu sehen. Man sollte aber nicht überall, wo sich jemand bewegt, auch hingucken. Dann sieht man manchmal Bäuche, die man nicht sehen möchte im Sommer. Ja, viel Schönes erlebt, viel Schönes gesehen. Das kann man auch gar nicht alles aufzählen und ein paar Kleinigkeiten werde ich bestimmt auch vergessen haben. Naja, da ist man K.O. zu Bett. Am 26. Juli sind wir dann mit den Hunden wandern gewesen. Da waren wir auch ein Touristeninformationshaus, aber erst auf dem Rückweg. Auf dem Hinweg haben wir halt überall geguckt, wo ist die Stempelstelle. Haben sie nicht gefunden. Schöne alte Häuser gab es. Auf dem Berg gab es eine Stempelstelle. Da hat man echt einen tollen Blick, auch auf das Schloss. Da war ein Schloss und da waren wir dann auch noch hingegangen. Ist echt schön von Weitem zu sehen. Das Schloss war da von Weitem noch viel schöner. Naja, und man konnte einen Teil so besuchen, ohne Eintritt zu bezahlen und mit Hund auch. Und da war auch ein anderer Entlebucher. War eigentlich ganz toll. Aber Wilma hat das nicht so wirklich gefallen. Die hat dann Radauz gemacht und Wanko hat dann mitgemacht. Vorher war er total ruhig und dachte, och, ist ja wie im Spiegel gucken, ne? Sieht sich ja quasi selber nur jünger, nicht so grau. Aber Wilma war dann zickig, weil wir zu lange gesessen haben wahrscheinlich und sie dann nicht so Beachtung gefunden hat, war sie zickig und dann machte Banco mit, sind wir halt wieder gegangen. Aber wir hatten schon alles gesehen von Ausblick her, auch schöne Fotos gemacht. Da ist halt ein groß schöner Blick über Wernigerode, die Ilsenburg. Nein, in Ilsenburg waren wir dann im Baumkuchenhaus. Da haben wir halt Baumkuchen oder Baumrinde hieß das gegessen. Jan mit Eis in der Mitte, ich mit weißer Pfirsichcreme. Dazu eine Eisschokolade getrunken, hat auch irgendwas getrunken. Da hatte Ron dann halt im Womo gewartet. Ja, aber vorher, bevor wir, also wie wir wandern waren, war er schwimmen. Da sind wir ja schon mit dem Auto vom Stellplatz zum Parkplatz vom Schwimmbad gefahren. Da musste man die Eintrittskarten vom Schwimmbad ins Auto legen, damit man sieht, dass bezahlt wurde, dass man da parken durfte. Nee, auch ganz komisch. Aber da ist wohl sehr viel auch mit Vertrauen, dass da welche reingehen, weil man könnte wohl auch so reingehen, ohne zu bezahlen zum Schwimmbad. Weiß ich nicht genau. Aber da war Ron halt wieder eine ganze Zeit. Der war auch, glaube ich, noch Nee, der war wieder zurück, wie wir zurück waren auch. Ich weiß nicht, wie lange der immer nur schwimmen war. Ich würde das hier mal ausnutzen, bis mir einer sagt, komm nach Hause. Aber er ist immer recht human weg gewesen. Naja, dann sind wir halt weitergefahren zu dem Baumkuchenhaus, mal getestet. Ron war bei den Hunden geblieben, der hatte keine Lust mit reinzukommen. 14:39 Uhr standen wir dann in Bad Harzburg auf einem Stellplatz mit einem Hexenstübchen. So heißt das, ja, lokal. Also man konnte da Getränke kaufen. Mit einem Hundewillkommensschild und drei Näpfe in verschiedenen Größen, so aus Holz gemacht, fand ich auch ganz toll. Rechts einer für Dackel und links dann zwei verschiedene Höhen. Ganz toll gemacht. Einen anderen Hund haben wir da auch zwischendurch mal gesehen, aber es war wahrscheinlich Anwohner. Das ist so wie ein Biergarten, dass da einige wohl einfach zum Trinken mal hinkommen. Und an irgendeinem Tag haben wir da auch Abend gegessen, weil dann einer auswärts kam und Bratwurst und Salat und was weiß ich gemacht hat. Ja. An dem ersten Abend sind wir dann noch zum Radau Wasserfall und da, also mit den Hunden und da auch viele Fotos gemacht. Da haben wir auch viele andere Fotos gemacht. Was ich bei dem Stellplatz aber auch witzig fand, dass man halt wie beim normalen Parkplatz sich so an Automaten eine Karte zog. Ne, man musste dann eingeben, ja, für zwei Erwachsene zählt das und halt ein Fahrzeug. Und dann halt, je nachdem, wie viel Geld man eingegeben hat, ich glaube 12 € war das für eine Nacht dann, musste ich einmal nachlösen, weil wir doch noch länger bleiben wollten als eine Nacht dann. Und wenn man halt Kind mit hat oder mehr Erwachsene, dann muss man noch zum Touristeninformation nachlösen. Ich glaube, das geht dann um die Kurtaxe, die war im Stellplatzpreis mit drin, beim anderen nicht. Aber naja, zum Radau Wasserfall war das auch interessant, mussten wir über eine Brücke, über Autos rüber. Die fand Wilma jetzt nicht so toll, die hatte dann auf dem Hinweg so ein bisschen Angst, auf dem Rückweg habe ich sie genommen. Ja, da war sie nicht mehr so ängstlich. Da hatten wir auch getauscht. Ich weiß gar nicht warum. Warum hatten wir denn da die Hunde getauscht? Ich glaube, Wilma ging ihnen zu unkoordiniert oder wie auch immer. Bei mir ging sie dann recht an der Seite, wo sie hingehört. Also ich weiß nicht. Ich finde sie eigentlich viel einfacher Hand zu haben als Wanko. Wobei ihm braucht man ja auch nur sagen, links, rechts, bei Fuß. Bei ihr muss man halt an der Leine einmal ziehen, damit sie weiß, wo sie hin soll. Naja, Ron hat dann auch noch gefragt, ob er im Zelt schlafen darf. Er hatte sich nämlich irgendwo zwischendrin, wo wir mal shoppen waren, oder er mit Jan shoppen war, weil das eine Mal war ich ja nur mit Jan shoppen, da war Ron nicht mit. Mit den Monsterrädern, da war er dann nochmal mit ihm shoppen, ein Zelt gekauft, was man halt so plopp springt auf und wieder zusammenfalten kann. Und da hat er halt gefragt, ob er das aufbauen kann. Und es war kein Problem, da an der Rasenfläche das aufzubauen. 6:51 Uhr war ich dann mit dem Harry Potter spielen mit den Hunden, weil bei dem Stellplatz waren sehr viele Restaurants in der Nähe, also wo man essen kann. Im Harry Potter Spiel und auch eine Arena. Und zur Arena bin ich halt mit den Hunden hingelaufen, habe mich da dann hingesetzt. Da war so ein Park mit Holzfiguren. Da wurde frühmorgens dann die Mülleimer geleert, was ich interessant fand, dass das so getrennte Mülleimer waren, 4 Stück, ein blauer, grüner, gelber, brauner. Halt, ne, getrennt, ne, Papier, Restmüll und so weiter und so fort. Aber da habe ich dann so ein bisschen Harry Potter gespielt, die Tagesaufgaben dann auch erreicht. An den anderen Tagen habe ich immer versucht, die 250 Kilometer gehen zu schaffen, weil es dafür XP-Punkte gibt. Die habe ich auch geschafft, wenn ich genug Empfang hatte unterwegs. Und da habe ich dann an dem Stellplatz immer die Tagesaufgaben alle schaffen können. Das fanden die Hunde wahrscheinlich auch ein bisschen witzig, einmal Pause zu machen und dann zack wieder zurück. Auf dem Weg immer essen, essen, essen, immer die XP, die Blitze voll machen. Ja. Holzfiguren habe ich dann noch bewundert und Fotos gemacht, weil da ein Frosch und eine Eule war. 8:26 Uhr waren die Männer dann auch flott beschäftigt, das Zelt wieder zusammenzufalten. Sie haben es unter 4 Minuten geschafft. Nachdem dann mal die Anleitung angeguckt wurde, ging das ganz fix. Ja, 9:44 Uhr war ich dann mit ihnen an der Seilbahn. Das ist ja eine andere, eine größere gewesen, in der 18 Personen plus ein Schaffner rein dürfen. Wir waren 15 plus noch ein Schaffler und fand das schon recht kuschelig. Aber der Schaffner hat das recht gut gemacht. Er hat dafür gesorgt, dass keiner irgendwie gestresst oder Panik hat. Der war gut drauf. Da haben wir auch mal gesunde Bäume gesehen. Sonst sieht man im Harz ganz viele abgestorbene, tote, braune Bäume. so ein bisschen schade ist. Wir haben von oben von der Seilbahn aus den Baumwipfelpfad schon sehen können. Ja, sind den Kaiserweg bei der Harzburg so ein bisschen rumgelaufen. Die 121-Stempelstelle ist da oben mit schöner Aussicht. Mit einer Plattform, wo ja, so ein Gebilde gebaut ist. Keine Ahnung, wofür das war. Habe ich auch fotografiert, aber noch nicht gelesen. Jedenfalls kann man da auch ganz viel überblicken, Fotos machen. Reste von der Burg sehen, dann ist irgendwo auch ein Gebilde, wie die Burg mal ausgesehen hat. Zwischendurch wir sind dann runter gewandert, hoch mit der Bahn, aber runter sind wir gewandert, haben wir auch eine Dose beim kuriosen Baum gemacht. Das war irgendwie ein Baum mit so 5 Stämme hoch, so ganz kurios, und unten drunter war halt die Dose. Es war so ein bisschen rutschig, da ranzukommen. Und da haben wir dann auch die letzte normale fehlende Stempelstelle besucht und haben dann 100% Bronze-Wandernadel geschafft. Aber es war halt viel, viel gehen. Ne, wenn man oben angekommen ist, gab es halt schon die Stempelstelle, und unterwegs haben wir dann noch eine gemacht. Wir haben nämlich den Baumwipfelpfad gemacht und da gab es noch eine. Da gibt es einen Kiosk in der Mitte, da hatten wir ein Eis. Das haben wir aber dann weiter unterwegs gegessen, weil direkt beim Kiosk, da mochten die Wespen gerne sein. Am Ende, wo man dann runtergegangen ist auf so einen runden Ding, wo man rund runtergehen musste, da konnte man weiter nach oben gehen. Eine Stelle mit Glas. Jan ist tapfer durch die Mitte hin und zack, Fotos machen. Da musste man sich nämlich auch anstellen für Fotos machen. Ich bin ganz an der Seite, wo ich sehen konnte, da sind die Verankerungen gegangen. Dann hin zur Mitte, einmal für ein Foto und dann schnell wieder zurück. Andere haben dann einen auch gelobt, dass man das geschafft hat. Fand ich auch witzig. Ja, und da an der Info haben wir halt die erste Harzer Wandernadel dann abgeholt auf dem Rückweg. Das war schon schön. Schönes Gefühl. Danach haben wir schon gesagt, ich will nicht mehr. Wir waren dann noch in dem Dorf da unterwegs. Ich weiß nicht, Dorf, Stadt, keine Ahnung. Viele Geschäfte hatten zu, Apotheken hatten zu. Ist ja klar, war ein Samstag, 16 Uhr ungefähr, aber ab 15 Uhr hatten die meisten schon zu. Da waren wir dann in ja, irgendein Geschäft, Rossmann oder so, und haben Blasenpflaster besorgt. Nachmittags sind die Männer noch im Klettergarten gewesen, leider keine Fotos. Die mussten nämlich alles ablegen, sogar die Uhren. So fehlten Jan ein paar Stehstunden und ein paar Schritte. Richtig ärgerlich für einen, der statistikmäßig das alles haben will. Naja, da haben wir dann abends im Hexenstübchen was getrunken und gegessen. Bratwurst mit Kartoffelsalat hatte ich, und das musste man halt auch getrennt bezahlen, weil die Getränke waren halt direkt vom Hexenstübchen und das andere von dem, der extra kam. Ja, 21 Uhr waren wir noch kurz spazieren, beziehungsweise ich war kurz Gassi gehen mit Wanko. Jan ist mit Wilma noch länger gegangen, ich musste zurück. Mir ist unterwegs nämlich eine Blase am Fuß geplatzt und das tat verdammt weh. Ich hatte dann auch nur noch einen Schuh quasi halb an. Und deswegen zack, wieder zurück. Aber er war auch recht fix dann fertig. Ja, am 28. Juli, 7.01 Uhr, nach der Hunderunde, waren die beiden Hunde auch total K.O. Als wären die auch jede Wanderung mitgelaufen. Was ja gar nicht so ist. Naja, 9.40 Uhr haben wir dann nach dem späten Frühstück die Dose, die noch ganz schön nah war, ich gar nicht gewusst, wie nah eine Dose lag, mit den Hunden gesucht. Naja, so nah, ne? Höhenmeter, man musste auch wieder quasi einen Berg hoch. War jetzt auch nicht so eine super tolle Dose. Aber naja, wäre schade gewesen, die nicht mitzunehmen, wenn man dann schon da ist. Und für die Hunde war es auch wieder toll, so ein bisschen rumgeklettert. Wanko mag das ja sowieso ganz gerne. 10.15 Uhr war dann wieder Abfahrt Richtung Stadthagen. Haben auch Freunde besucht, Pins abgegeben. Denn vielen Dank, da wurden wir nämlich zum leckeren Eis eingeladen. Das war echt gut. Hatten ja dann nicht ganz so viel Zeit, weil wir waren ja auch K.O. von der Woche und wollten auch irgendwann mal wieder zu Hause ankommen. 17.41 Uhr konnte ich dann schon Staufotos machen in Hamburg. So konnte man mal die Container und alles in Ruhe sich angucken, wo man sonst immer nur zack, zack, immer durchgerast ist. Und dann war man auch schon wieder halbwegs zu Hause. Konnte Familie begrüßen. Beziehungsweise erstmal gucken, sind die Katzen noch da? hat er ja so ein bisschen Panik. Wir haben einen 17-jährigen Kater, der ist mehr oder weniger Haut und Knochen, dass der nicht mehr ist, wenn wir wiederkommen, aber der ist immer noch da. Kann nur jederzeit zu Ende gehen, weil so viel wie der frisst, müsste er eigentlich dreimal so dick sein. Aber der lässt sich auch nicht mitnehmen zum Tierarzt. Naja, das ist ein anderes Problem, da muss man ja nicht drüber reden jetzt. Also wenn man zum Wandern im Harz fährt und mit dem Wohnmobil und auf dem Campingplatz möchte, sollte man vorher wirklich planen und reservieren. Wir hatten gerade noch so Glück, auch dass wir einen Tag verlängern konnten, weil der hat schon gezögert. Hat er auch, nachdem wir da waren, gleich ein Schild rausgehängt, dass die voll sind. Was ich nicht so ganz verstanden habe, weil in der Ecke, wo wir gestanden haben, war reichlich Platz. Ich weiß noch nicht, ob die nur eine bestimmte Menge haben dürfen oder nicht, aber es war nicht übertrieben voll. Was ich auch gar nicht schlecht finde, dass es halt nicht so übertrieben ist, dann hat man genug Platz. Ja, jedenfalls waren da Hunde auch sehr willkommen. Die haben selber ein, jetzt muss man noch überlegen, Hossa. Nicht den großen, nicht den Entlebucher, nicht den Appenzeller, sondern einen Berner Sennhund haben die selber. Und wohl auch ein Fuchs. Den haben wir aber nicht gesehen. Ich glaube, Ron hat den gesehen. Ron oder Jan, einer von beiden hat den auf dem Fahrrad mitfahren sitzen sehen. Wir sollten halt den auch nicht anlocken, falls man den sieht, und nicht füttern. Aber ich habe ihn ja auch gar nicht gesehen, war ja auch kein Problem dann. Was ich da halt auch beim Campingplatz genutzt hatte, war der Bach in der Nähe für die Hunde. Waren wir zweimal sogar da, einmal habe ich ja erzählt, einmal auch mit Jan. Jan war ja auch mal nachmittags mit, nur morgens war er nie mit bei der Hunderunde. Also wir haben auch immer versucht, dreimal gutes Stück zu gehen. Zwischendurch ist Ron dann auch immer mal mit denen gegangen, damit die auch genug Bewegung haben. Aber wir haben halt große Runden so gelegt, dass die Sonne nicht mehr so doll knallte. Weil ein Tag war auch recht heftig. Da haben wir auch ordentlich Kleider weggelassen. Also meine Kleiderwahl wird auch immer knapper. Ein Tag sagte Ron auch, Mama, was trägst du denn da? Dabei war das ein Top, was halt nur an einer Seite halt, wie nennt man denn das? Nicht Bügel. Aber eine Seite war halt armfrei. Fand ich gar nicht so schlimm. Tag vorher beim Stellplatz hatte ich nur ein Bikini-Oberteil an, aber da sind wir auch nicht rumgelaufen. Aber die Kinder sind halt empfindlich, das heißt, dann Mama ist peinlich. Ne, könnte ja jemand zu viel sehen. Weiß ja nicht. So viel bauchfrei war das gar nicht. Und es war halt, ne, sonst viel zu heiß für normale T-Shirts. Also, was ich auch gemerkt hatte, Blasenpflaster ist ganz wichtig, dass man die nicht vergisst. Den Wanderpass sollte man nicht vergessen. Und vielleicht schon eine grobe Planung haben. Wir hatten extra im Forum, im GCN-Forum einmal gefragt, oder ich habe gefragt, was zu empfehlen ist im Harz. Wir hatten auch schon mit anderen Leuten drüber geredet, was zu empfehlen ist. Auch beim Besuch wurde uns schon ein Earthcache empfohlen und Platz. Besuch von den Sachen haben wir, glaube ich, gar nichts. Wir haben so ganz planlos einfach, wo wir dann parken konnten, ja, dann übernachtet und da dann halt die Wandernadeln gesucht. Nächstes Mal wird das auf jeden Fall anders. Auch wenn wir ohne Wohnmobil fahren, haben wir schon ein Hotel gesehen beim letzten Stellplatz, also im Harzburg, wo auch eine Ladesäule direkt beim Parkplatz ist und alles fußläufig super erreichbar ist. Also wir konnten von dem Stellplatz vom letzten Platz aus ja auch super in die Stadt zu den ganzen Läden, Souvenirshops hingehen, zu dem Wasserfall im Radau, ja, Wandernadeln auch, Seilbahn. Also überall gibt es eigentlich auch was zu sehen. Und nicht jede Stempelstelle muss man wirklich kilometerweit laufen. Also, ne, dass Kinder auch eine Wandernadel machen können, ist durchaus möglich mit den, die nicht ganz so weit wegliegenden. Und wenn man halt alles kleine Touren macht und nicht gleich mehrere Nadeln auf einmal machen will, dann ist das für jedes Alter, glaube ich, erreichbar. Also es ist echt machbar, die erste Nadel zu bekommen, finde ich. Ich hätte ja nicht so wirklich geglaubt, dass wir das in einem Urlaub schaffen. Aber es sind halt nur 8 normale Stempel, die man braucht. Wir haben dann auch einige halt nicht normale Stempel, Sonderstempel halt. Und es hat auch Spaß gemacht. Also ich bin da ganz gerne zu den Stempelstellen dann gegangen und Foto, Selfie oder irgendwas, das dokumentiert als Beweisfoto, dass man da war. Also ich finde das recht toll. Also vielen Dank fürs Animieren, dass Jan dahin wollte. Ohne euch wäre ich nie in Harz gewollt. Also ich habe ja auch Fotos von Kadi und Andreas gesehen, wo ich schon sagte, oh, da will ich auch mal hin. Das war halt auch nochmal ein Piken in die Richtung. Oder die waren eigentlich der Auslöser, dass ich sagte, ja, ich komme mit, machen wir. Ja, deswegen vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Jan ist jetzt am Sonntag auch noch wandern. Heute ist der 11. August. Er ist mit Freunden seinen Wandercache ablaufen, gucken, wie in Ordnung der ist oder nicht, ob der eingestampft wird oder nicht. Es sind so bummelig 30 Kilometer, die er heute machen wird. Bin mal gespannt, ob ich die später besuche, am Final oder irgendwo anders. Noch habe ich zu tun. Ich habe hier ein paar Folgen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, die ich bearbeiten und dann online stellen kann oder möchte. Was ich so ein bisschen schade finde, dass ich nicht so viel Zeit habe, selber Podcasts zu hören. Auf ein paar bin ich echt traurig, dass ich die gerade nicht hören kann. Einer kommt ja leider noch nicht. Oma Ernas Podcast, den fand ich immer am besten, weil ich auch beim Eisessen gehen gerne den älteren Menschen mal zuhöre, wenn die so Sachen erzählen. Aber meistens in letzter Zeit reden die über neumodischen Kram. Aber es ist auch interessant, wie die älteren Menschen drüber denken. Und die sind gar nicht so verkreist, wie man vielleicht manchmal meinen könnte. Die sind eigentlich auch recht offen in ihrem Denken. Ja, die Kinder ja auch. Die haben ja auch andere Meinungen. Hatten ja auch diese Woche unseren 17. Hochzeitstag. Da waren wir wie immer im San Marcos Pizza essen. Ganz lecker. Gestern beim Chinesen mit der Familie, da haben wir quasi unseren Hochzeitstag. Den Hochzeitstag von Jans Schwester, die hat einen 16-Jährigen, einen Tag vor unserem. Unsere Nichte geht in Dänemark auf ein Internat, um weiterführende Schule zu machen. Das wird gefeiert, die Einschulung quasi. Die anderen haben auch ja jetzt. Ron hat am Dienstag Einschulung. Ich glaube, Jason muss Montag schon zur Schule. Ja, da saßen wir an einem großen Tisch. Ich glaube, wir waren zu 13. Jason musste arbeiten, der konnte nicht mit. Ja, samstags ist da Essen gehen aber eine schlechte Idee. Das Personal ist gestresst. Viele andere Gäste waren gestresst. Wir hatten nur das Glück, dass wir in dem großen Extraraum an dem riesen Tisch saßen. Da war es dann nicht so wühlig und stressig. Ja, aber ist halt immer lecker. Besonders halt die Sesambällchen mag ich da ganz gerne. Das finde ich schade, dass es die nicht für außer Haus gibt. Zum Mitnehmen, zum Bestellen, das wäre toll. Na gut, vielen Dank fürs Zuhören und liebe Grüße. Tschüss.